Born beschreibt das Auseinanderklaffen von Privatleben und journalistischer Mission, von Berichterstattung und Realität, von Wörtern und Wirklichkeit. Er zeichnet auf, wie das Entsetzen des Krieges für Laschen zum Normalbetrieb verkommt. Nicolas Born, Die Fälschung, Teil 1, Der Brief. Am Morgen war alle Nässe erneut überfroren. Alles gerade noch schmelzende, hinfällig einfarbige war wieder fest, erstarrt in einem einzigen Kälteschock. Der Boden trug wieder. Frühaufsteher behaupteten sich an der Luft. Gefrorener Schneematsch sprach ein und auf der Kreuzung hielt ein Streufahrzeug mit laut heulendem Motor. Es sah so aus, als sei eine alte Kühnheit zurückgekehrt nach neuem Gesetz. Die Farben waren wieder da und die Zimmerwärme war umso angenehmer, wenn man bald hinaus musste. Laschen hatte sich einen starken Kaffee gemacht und saß den Kopf aufgestützt am Tisch. Musik dudelte hinter der halboffenen Tür zum Schlafraum. Trotz der Kälte war sofort nach dem Aufwachen ein Geruch nach feuchter Tapete und alten Kleidern dagewesen und er wollte eigentlich in der kurzen Zeit, die er hier verbrachte, nichts mehr berühren. Vorsichtig war er ins Bad gegangen, wo auf der Ablage eine feine, schon fettige Staubschicht war und zwischen den Tuben und Fläschchen Haarklammern lagen und ein Passfoto von Greta aus einem Automaten. In beiden Zimmern und im Korridor hatte sie flüchtig durchgeblätterte Zeitungen liegen lassen. Es störte ihn und er wollte ihr das sagen nach seiner Rückkehr. Aber gleichzeitig dachte er an sie und die Kinder so behutsam, als schliche er gerade durch das dunkle Haus zu seinem Bett. Schwindelerregend leicht waren die Gedanken. Diese Wohnung hatten sie gemietet, nachdem sie vor 3 Jahren aufs Land gezogen waren, kurz nach Elses Geburt. Es war eine Art Seitengelass im Hochparterre, die Eingangstür neben dem Treppenaufgang ein wenig versteckt. Früher hatte hier der Hauswart gewohnt. Wie die Fassade war auch der Hausflur von abweisender Gediegenheit, der Fahrstuhlschacht verziert mit bronzenen Ornamenten. Beide übernachteten sie nicht gern bei Bekannten. Also sparten sie die Hotelübernachtungen bei ihren, vor allem seinen, häufigen Aufenthalten in Hamburg. Kurz vor 8 hatte er Greta angerufen. Sie sagte, Verena sei mit Karl und Else unterwegs zum Kindergarten. Er hatte ihr gesagt, dass er sich schon jetzt wieder freue auf zu Hause. Ganz im Ernst, Greta, bitte vergiss rasch das ganze Theater von gestern. Seine Schwierigkeiten mit ihr seien in Wirklichkeit seine Schwierigkeiten mit sich selbst. Na also. Sie hatte aufmerksam zugehört und ihn langsam gefragt, was denn mit ihren Schwierigkeiten sei. Die gebe es nämlich auch. Ja, ja, sagte er erschrocken. Entschuldige. Pünktlich um 8.45 Uhr klingelte Hoffmann. Laschen machte das Licht aus und stellte noch rasch die Tasse ins Spülbecken. Draußen stand mit eingeschalteten Scheinwerfern und laufendem Motor das Taxi. Die hintere Tür war offen. Der Fahrer wischte die Scheiben. Hoffmann sprach nicht während der Fahrt. Obwohl sie schon viele Reisen zusammen gemacht hatten, genau erinnerte sich Laschen an seine erste Reportage, ebenfalls mit Hoffmann als Fotograf, über die Ereignisse in der Tschechoslowakei und den Einmarsch fremder Truppen, hatte Hoffmanns überlegene und zweifellose Physis für ihn ihre Bedrohlichkeit nicht verloren. Nur war eine gewisse Unbequemlichkeit wie ein Zwicken in seiner Gegenwart zur Gewohnheit geworden. Unterwegs sahen sie beide zu, möglichst wenig zusammen zu sein. Laschen hatte oft das Gefühl, für Hoffmann seien seine Texte nichts weiter als eine unvermeidliche Beeinträchtigung seiner Bilder. Darüber sprachen sie nicht. Hoffmanns Körper stellte er sich manchmal als den eines Wildschweins vor, muskulös und borstig. Seine Hände aber waren unpassend fein. Das Gesicht dumpf, brütend und hochmütig. Sehr schwer, an die 2 Zentner. Doch er bewegte sich flink, ohne zu schwitzen, über die hellen, heißen Plätze. Im Flugzeug glaubte Laschen sich zu erholen. Die Stadt fiel auf sich selbst zurück. Auch seine Beschwernisse, eigentlich seine Geschichte, gaben Ruhe. So konnte er beobachten, wie alles schwadenhaft zerfloss, wie verabschiedet oder hinterlassen. Und es entstand langsam, als die Maschine ihre Flughöhe erreicht hatte und sanft auf der Luft ruhend weiterkam, eine seltsam einfache Wirklichkeit. Die feinen Gasfeuerzeuge schnappten. Der Rauch wurde kaum, dass er Zeit hatte, sich auszubreiten, abgesaugt. Auf den Tragflächen funkelten Reifkristalle, hell, purpurfarben. Die Stewardessen waren von makelloser Ununterscheidbarkeit. Erst Anfang Dezember, vor knapp 6 Wochen, waren sie im Libanon gewesen und hatten noch im Phönizier-Hotel gewohnt, das, wie sie gelesen hatten, inzwischen geschlossen hatte, nachdem der Direktor, ein Österreicher, in der Halle erschossen worden war. Am 10. Dezember waren sie dann zurückgekehrt, früher als erwartet. Ein Waffenstillstand war tatsächlich eingehalten worden und sie hatten viel Material beisammen. Greta war nicht zu Hause gewesen, sondern für 3 Tage in Hamburg. In der Wohnung jedoch hatte er keine Spur von ihr entdeckt. Zu Hause ärgerte sich Laschen über den aufgerissenen, mit Glaswolle und Bohlen überdeckten Graben neben dem Haus, in dem also die defekten Heizungsrohre noch immer nicht repariert waren, und rief sofort Wolf an, den Installateur, der versprach, am nächsten Morgen um 8 zu kommen. Wolf war um 9 immer noch nicht da. Schließlich aber stand Wolfs Kombiwagen dann doch im Hof. Auf der Ladefläche 2 Waschbecken, graue Kunststoffrohre, Werkzeug, Schneidbrenner. Voller Grimm sagte Laschen, er freue sich, dass er überhaupt gekommen sei. Ja, machen könne man da nichts, sagte Wolf. Der Boden ist hart gefroren. Sein Babygesicht war gerötet, das flachsblonde Haar glatt nach hinten gekämmt. Er schaute irritiert, leckte sich die aufgesprungenen Lippen und sagte mit Entschlossenheit, das sei Verschleiß. Laschen lachte nur auf. Dieses Gesicht ärgerte ihn maßlos. Diese unverschämten Ohren, dieser immer beleidigt aussehende Mädchenmund. Er öffnete die Stalltür und ging, von Wolf gefolgt, die Stufen zum Heizungsraum hinunter. »Hier, Herr Wolf«, sagte er, »haben Sie die ganzen Verteiler einbetoniert?« Wolf bückte sich und er nahm Wolfs Kopf in die Hände und stieß ihn gegen den Kessel. Wolf stand langsam auf und tupfte sich mit dem Handrücken das Blut von der Nase. Laschen sah ihm genau zu. Wolf ging mit gesenktem Kopf hinaus. Laschen schloss die Eisentür und ging ihm nach. Wolf setzte sich ans Steuer und tupfte weiter mit dem Handrücken die Nase ab. Er blieb einfach da sitzen und blickte durch die Windschutzscheibe geradeaus. Laschens Gesicht erschien am Seitenfenster. Verena kam mit dem Abfalleimer aus der Küche, obenauf einen verwelkten Blumenstrauß. Wolf startete, fuhr rückwärts, um zu wenden. Laschen schaute ihm zu. Verena kam mit dem leeren Eimer an ihm vorbei und lächelte ihn an. Wolf stieg aus. Als er Laschen, ohne ihn anzusehen, auf sich zukommen sah, fragte er, »Was schlagen Sie vor?« »Auf Wiedersehen, Herr Wolf«, sagte Laschen überdeutlich und ging zurück ins Haus. Wo Verena Geschirr abwusch und die Kinder auf den Treppenstufen mit Klötzen spielten. Nachdem er mit Verena und den Kindern gegessen hatte, ging er in sein Zimmer, wirklich zum Schreiben entschlossen, und schrieb auch. Die ersten Sätze rutschten so widerstandslos heraus wie ein Geplapper. Er schrieb sie nochmal, formulierte rauer und knapper, dachte zwischendurch an Verena, die er zu den Kindern sprechen hörte, leise wie immer, so dass es sich gekünstelt leise anhörte. Ihre Haut irritierte ihn, die, wie er meinte, viel zu straff über das Fleisch gespannt war, über das befremdlich feste Fleisch, und vollkommen glatt erschien, faltenlos und porenlos. Trotzdem war beim Essen zwischen ihnen eine gespannte Aufmerksamkeit gewesen. Sie erwiderte lange seine Blicke. Er hatte dabei ein Flirren im Körper gehabt, ein lustiges, erleichterndes Gefühl. Sein Lächeln, das wie ein Abschluss wirken sollte, hatte sie aber nicht erwidert. Er schrieb mit spitzem Filzstift auf lose Blätter. Manchmal, das kannte er, wechselte die Handschrift. Auf dem einen Blatt verlief sie scharf und schräg mit zugespitzten Kurven, auf dem anderen offen und großzügig, bauchig. Manchmal wechselte das Schriftbild auch mitten auf dem Blatt. Er schrieb über die Ursachen, die zu dem aktuellen Palästinenserproblem geführt hatten, die Palästinakriege, über das traditionell gute Verhältnis von Muslims und Christen im Libanon. Damit fütterte er die aktuellen Ereignisse. Woran lag es aber, dass es so nie gewesen war? Entweder griffen die Sätze nicht, erhielten kein bestimmtes Gewicht oder alles klang nach unverschämt launig vorgetragenen Anekdoten. Es erschien alles erfunden. Er hörte Else vor sich hinweinen, schaute zum Fenster hinaus auf das Rosenbeet, über dessen Stauden Plastiksäcke gestülpt waren. Es folgten schwache, unentschiedene Sätze über die Aussichtslosigkeit, den eigentlichen Kriegsgrund wiederzufinden, den Nutzen für die einen oder anderen. Zweimal benutzte er das Wort absurd. Es war so, als ob er in dem bisher Geschriebenen herumkletterte. Wenn er wieder unten war, hängte er rasch noch einen Satz an. Manchmal hörte er sich beim Durchlesen nicht zu und fand alles ganz normal geschrieben und lesbar. Als es dunkel wurde und er Gretas Volkswagen tuckern hörte, das Licht der Scheinwerfer schwankte durch den kahlen Garten, hatte er 10 Bogen vollgeschrieben. Er ging in die Küche, wo Verena bügelte und Greta zuschaute, die auf dem Boden kniete und die Kinder umarmt hielt. Hallo, sagte er und stieß mit dem Kopf gegen die Lampe. Seine Lippen wischten über ihre Wange. Sie streichelte ihm das Haar. Ihr Gesicht war warm, die Hände kalt. Eine verlegene, nur vorläufige Begrüßung, auf die allerdings die richtige nicht folgen sollte. Er ging hinaus, um ihren Koffer und die Fototasche aus dem Auto zu holen. Er setzte Teewasser auf. Sie zog aus den Manteltaschen 2 kleine Stofftiere für die Kinder. Er war gespannt darauf, welche Nebensächlichkeiten sie ihm berichten werde. Sie erschien ihm übervoll nach 3 Tagen, die sie in Hamburg oder anderswo verbracht hatte. Dass er nicht wusste, wo und mit wem, erregte ihn. Das war es, was ihn interessierte an ihr. Jedes Mal eine unbegreifliche Gier in ihm anstachelte. Ein Temperatursturz war angesagt. Die Kinder rutschten Greta vom Schoß und rannten in die Diele. »Du warst nicht in der Wohnung«, sagte Laschen. »Nein«, sagte sie mit kaum angedeutetem Lächeln. Er lächelte auch und spürte dabei, wie das Gesicht spannte, mühsam, hart wie gefroren. Das früher vor Frost schmerzende Gesicht beim Radfahren auf dem Schulweg. Als Kind fror man unvergesslicher, zog mit den Zähnen die klammen Handschuhe aus und schrie vor Schmerz in der Zimmerwärme. Das gab es von da an nicht mehr. Später zog er Greta vom Stuhl hoch. Komm bitte, ich muss mit dir reden. Sie zögerte, folgte ihm dann aber doch auf sein Zimmer. Verena hatte sie über die Schulter zugeblinzelt. Auf dem Parkplatz am Beiruter Flughafen standen zerschossene Taxis, Panzerfahrzeuge, Jeeps und Lastwagen. Die Sonne stand tief im Westen in einem unbewegt aussehenden Rauchschleier. Es wurde ihnen nach der Kontrolle ein Taxi ohne Windschutzscheibe zugewiesen, das in einem vorsichtigen Slalom um die hinter Wellen aus Sandsäcken aufgepflanzten MGs herumfuhr. Der von entgegenkommenden Konvois aufgewirbelte Staub fegte ihnen stechend in die Gesichter. Kurz vor dem Einbiegen in einen Kreisverkehr hielt das Auto an einer Straßensperre, wo sie von halbuniformierten Palästinensern kontrolliert wurden. Den löchrigen MG-Lauf sahen sie auf sich gerichtet und holten in einer Ruhe, die Laschen erzwingen musste, die Pässe abermals hervor. Hoffmann dagegen war wirklich ruhig, blieb ganz entspannt in seinem Sitz hängen. Die braunen Gesichter hatten den Ausdruck kindlicher, vorgetäuschter Strenge. Hinterher fand Laschen sie doch umgänglich. Auf dem Meer lag ein dunstig roter Widerschein. Das Taxi jagte nun über den Corniche Churan, eine breite Küstenavenue, und durch das Rückfenster sahen sie aufgewirbelten Staub und Papierfetzen niederschweben. In einer Seitenstraße der Hamra, auf dem Kap von Beirut, steht das Hotel Commodore. Ein neuerer Bau, umgeben von anderen Geschäfts- und Wohngebäuden, dazwischen aber immer noch kleinere Häuser. Von den Balkonen der oberen Etagen aus ist der Blick sogar frei in einige enge Gärten. Westwärts zur Kapspitze hinüber ist der Leuchtturm zu sehen, davor eine kleine Moschee, an deren Minarett Lautsprecher in alle Richtungen weisen. Fünfmal am Tage ist die konservierte Stimme des Muezzins bis in den Lift des Commodore hinein zu hören. Von hier aus ist das Meer in drei Richtungen auch zu Fuß rasch zu erreichen. Das Hamra-Viertel sah so unversehrt aus wie im Dezember. Nur die Müllberge auf den Gehsteigen, die aus Papier- und Plastiksäcken herausgezerrten und herumgestreuten Abfälle, waren noch größer geworden. Die Leute gingen schnell auf kürzesten Wegen, erledigten Einkäufe in Eile, knappe Blicke aus dem wehenden Tücherzeug, ein Balancieren durch die hupenden, hüpfenden Autokolonnen. Die Luft war trotz der einsetzenden Abendkälte fühlbar klebrig und stinkend. Ein Boy mit öligem, wie mit Gewalt geglättetem Haar brachte sie auf ihre Zimmer. Hoffmann gab ihm ein 5-Lira-Stück und er ging zögernd weg. Die Zimmer lagen nebeneinander im 5. Stock. Im Aufzug war Laschen eingefallen, das könne riskant sein, wenn Granaten einschlügen. Sie verabredeten sich für später zum Essen. Vorsichtig, um das Geräusch zu vermeiden, drehte er den Schlüssel herum, hängte die Jacke an die Garderobe und legte sich auf das Bett. Die Klimaanlage summte. Ein dünner, warmer Atem wehte gerade noch fühlbar über ihn hinweg. Die arabische Welt. Nie hatte er eine Welt kennengelernt. Er besuchte sie nur, haftete jeweils ein paar Tage an ihrer Außenschale, das war alles. Er stand auf und versuchte, das Fenster zu öffnen, was auch gelang, so dass er das von Autohupen und Stimmen angefüllte Sirren hörte. Nichts außerdem, schon gar keine Schüsse. Er setzte sich an den Tisch und schrieb auf Hotelpapier. »Liebe Greta«, wurde von einem Anruf Hoffmanns unterbrochen. Der sagte, es gäbe keine Verbindung nach außen. Du brauchst es gar nicht zu versuchen, es gibt keine Verbindung nach außen. Ja gut, bis später. Er schrieb weiter, 3 Seiten lang, als spräche er zu sich selbst unter dem Vorwand, zu ihr zu sprechen. Es ging immer weiter, immer leichter. Und in seinem Schreibeifer war er sicher, dass jeder Satz offener, genauer, wahrer geriet als der vorangegangene. Und der Brief weise die sonst immer gegenwärtige Vorsicht, den Vorbehalt nicht auf. Er konnte sprechen zu ihr. Er umarmte sie. Diesem fremden Zimmer konnte er sich furchtbar schmerzlos preisgeben. Ich weiß es. Auch wenn du dich vor mir verkriechst. Stumm in deiner Höhle hockst oder dir... Wie notwendig das ist, kannst nur du entscheiden. In einer Kneipe oder Wohngemeinschaft einen Liebhaber greifst. Hier ist es ruhig nach unserer Ankunft. Aber ich fühle, dass alles Ruhige und Beruhigte jederzeit... Das hat auch mit dir zu tun... explodieren kann. Obwohl ich noch keinen Schuss gehört habe. Kein fernes Grollen. Aber sie erscheine ihm als eine andere Ruhe. Sie und die Kinder im Haus. Die Wiesen, auf denen am Morgen der Nebel lange lagere. Der Friede dort. Den sie allein deshalb, weil er ein Friede sei, nicht vertrügen. Was einer entsetzlichen Erkenntnis gleichkomme. Vielmehr noch einem Gedanken, den sie beide nicht zu Ende denken könnten. Dabei hätten sie sich von allen die besten Bedingungen hergestellt, durch die es doch möglich sein müsse, andererseits alles einander sagen zu können. Aber weil es offensichtlich keinen Grund gäbe, sich hart mit hartem Mund voneinander abzuwenden, wendeten sie sich hart mit hartem Mund voneinander ab. Aber weil es offensichtlich keinen Grund gäbe, sich hart mit hartem Mund voneinander abzuwenden, wendeten sie sich hart mit hartem Mund voneinander ab. Ich selber, wenn ich so bin, bin das Gegenteil von mir, nicht ich. Und das verstehe ich nicht. Kann es auch an dir nicht verstehen. Warum konnten sie auf ihre Hinterhalte nicht verzichten? Weil es dann dieselben nicht mehr gäbe? Ist so der Grund? Ob sie eigentlich Angst hätten voreinander. Angst auch davor, sich nicht mehr verlieren zu können gegenseitig. Sich falsch auszusprechen und sich zu verraten. Angst vor der Sicherheit bzw. der fehlenden Unsicherheit. Wie kann man leben wie Wladimir Nabokov und seine Frau in dem Film, den wir neulich gesehen haben, wo sie sich in ihrer Hotelsuite gegenüber saßen und sich ansahen? Auch das kann ich nicht verstehen. Wenn du Ada ausgelesen hast, möchte ich es auch lesen, damit ich dir folge über dieselben Wege und verstehe, was du verstanden hast. Er faltete die drei Blätter und steckte sie in einen Umschlag, den er offen gegen den Sockel der Tischlampe lehnte. Vielleicht konnte der Brief mit der diplomatischen Post über Kairo oder Damaskus geschickt werden. Er wollte Ariane Nassar danach fragen, die als Dolmetscherin und Korrespondentin an der deutschen Botschaft arbeitete und mit der er im Dezember häufig zusammen gewesen war. Der Brief, in dem das alles stand, in den er das alles hineingeschrieben hatte und der im Luftstrom der Klimaanlage zitterte, auch aufgerichtet wurde und wieder gegen die Lampe kippte, er bedauerte ihn seltsam, betrachtete ihn noch etwas länger, ohne ihn nochmal anzufassen. Dann ließ er Wasser in die Wanne laufen und packte währenddessen den Koffer aus. Es wurde draußen dunkel und da fühlte er sich im hellen Licht nicht mehr sicher, hielt es aber hin und her gehend mit den Kleidungsstücken auf dem Arm, die er im Schrank unterbrachte, eine Weile aus, mit dem Gefühl beobachtet, deutlich gesehen zu werden, bis er endlich, bevor er in die Wanne stieg, das Schiebefenster mit Kraftaufwand schloss und den Vorhang zuzog. Er badete und las ein paar Seiten in dem Arabienbuch von Hottinger, folgte aber den Sätzen nicht weiter, konnte sie nicht richtig aufnehmen, weil sie fade waren wie die Sätze in Reiseprospekten und weil viel anderes dazwischen geriet. Dass er beim Auspacken im Seitenfach des Koffers das Messer gesehen, es aber nicht herausgenommen hatte, dass er für das Messer ein besseres Versteck brauchte. Wo nur? Oder er würde es ständig tragen müssen, an die Wade geschnallt. Auch eine lästige Vorstellung. Vielleicht war es nur dumm, es mitgebracht zu haben. Von Nachteil oder sogar gefährlich. Die Wanne war so kurz, dass er sich nicht ausstrecken konnte. Das Buch legte er beiseite und genoss es für ein paar Minuten ruhig, in dem heißen Wasser zu liegen und auf der Stirn den Schweiß ausbrechen zu fühlen. Er lag dann nackt auf dem Bett, hatte den Reisewecker aufgezogen, dessen Ticken anschwoll und wieder abflaute, zusammen mit dem Säuseln der Klimaanlage. Das Messer hatte er sich ans rechte Bein geschnallt. Es sah albern aus, kleinlich. Aber es fiel ihm nicht schwer, sich Situationen vorzustellen, in denen es gut war, es bei sich zu haben, wo es sich bewährte. Es war dann dunkel um ihn. Seine Schulter roch nach dem Bademittel. Den Brief wollte er nicht noch einmal lesen. Als er aufstand, um sich anzuziehen, klebte er ihn rasch zu und stellte ihn wieder hin. Wenn er sich auch nicht noch heute darum bemühen wollte, ihn auf den Weg zu bringen, so gab es dafür Gründe genug. Er wollte noch warten damit. Hoffmann in seiner Stärke und unmissverständlichen Anwesenheit war eigentlich nicht rätselhaft. Wahrscheinlich hatte er es nötig, jede Gefühlsäußerung, auch jeden Gedanken, der über das knapp Notwendige hinausging, zu verachten. Diese Bärenruhe erschien Laschen als selbstsüchtig und als eine eigensinnige Norm, der die anderen in ihrer Kläglichkeit nicht genügen konnten. Eine alte Männerfigur war er, die böse schweigen konnte und damit den Sprechenden schon herabsetzte. Er machte keine Fehler. Sein trapperartiger Aufzug, Felljacke, Westernstiefel, das lang gewachsene, drahtige Haar weckte nirgends eine Aufmerksamkeit, war seinem Verhalten angegossen und bedeutete weder etwas Besonderes noch Konventionelles. Sie waren auch zusammen damals in Chile gewesen für einige Wochen bis nach der Ermordung Allendes. Den Herren, die Laschen interviewte, gab er fest die Hand. Nicht weiter interessiert dann. So als hätte er all das Langweilige, das über sie verbreitet war, gelesen. Als Fotograf war er mehr am Fotografieren interessiert, wechselte Filme und Objektive aus. So gab es selten etwas Gedachtes oder Ausgedachtes von ihm zu hören. Wenn, dann hörte es sich endgültig an, wie eine Aufforderung an alle zu schweigen. sonst war die Stumpfheit unanfechtbar. Ein guter Fotograf, darüber bestand im Verlag lange schon Einigkeit, nicht unvorsichtig, nicht ängstlich, jederzeit sein eigener Mittelpunkt, von einem starren persönlichen Horizont umgeben, über den für ihn nichts ging. Er hat keine Vorstellung von einer Situation, nur Einschätzung. Er sieht, was er sieht und richtet sich sehr rasch darauf ein. Er ahnt nichts, sieht nichts kommen, reagiert aber schnell, ist bei aller Ahnungslosigkeit immer auf alles vorbereitet. Manchmal hatte Laschen den Eindruck, dass hinter Hoffmanns Schweigen, das auch, wie er meinte, durchaus nicht so viel Unausgesprochenes enthielt, und auch hinter seinen kränkend mitleidigen Blicken etwas stecken musste. Eine gedankliche Festigkeit, ein von geheimer Erkenntnis gehärteter Standpunkt. Aber häufiger verriet er sich doch durch den Ausdruck einer vierschrötig schlauen Lebensfähigkeit. Mit dem Zweifel hatte er nichts zu schaffen. Alle Zweifel waren Laschens Zweifel. Und der zweifellose Hoffmann wirkte nur, nämlich einfach und männlich. Laschen war aufgefallen, dass Hoffmann nur selten Fragen stellte und es offenbar gut aushalten konnte, nicht zu wissen, was er nicht schon wusste. Und das eigentlich wörtliche anderer, ihre Weise zu sprechen und damit etwas sagen zu wollen, interessierten ihn nicht. Oder nur als etwas, auf das er unerschütterlich nicht reagierte. Das Restaurant war ziemlich voll von Hotelgästen, sodass ihnen ein kleiner Tisch zugewiesen wurde neben dem Gang, über den die Kellner eilten. Sie bestellten Arak, einen klaren, dickflüssigen Anis-Schnaps, den sie mit Wasser verdünnten, und eine Fischmetze, die aus gegrilltem und gekochtem Fisch und einer Menge in kleinen Schalen servierter Salat- und gemüseartiger Beilagen besteht. Dazu ein paar Streifen Fladenbrot. Auf der Karte war ein handgeschriebener Hinweis zu lesen, dass Brot knapp sei und Mehl unter großen Schwierigkeiten beschafft werden müsse. Fast alle Hotelgäste waren Libanesen, Kaufleute meist, die es in ihren Häusern und Wohnungen nicht ausgehalten hatten. Der Raum schien in einem schweren, samtenen Schatten zu liegen. Hoffmann erkannte einen der Kellner aus dem Hotel Phoenicia und machte Laschen darauf aufmerksam. Hoffmann sagte, während sie aßen: In Karantina sind die Christenhunde dabei, Muslimhunde zu massakrieren. Woher hast du das? Vorhin war es im Fernsehen. Da liefen maskierte SS-Killer herum, Katayeb-Leute. Und da lagen ein paar Leichen, keine Katayeb-Leichen. Laschen hatte das Gefühl, das Messer hätte sich am Bein gelockert. Durch den Hosenstoff tastete er es ab. Es war nicht verrutscht. Der ehemalige Phönizier-Kellner nickte ihnen im Vorbeigehen zu und sie grüßten zurück. Nur wenige Autos jagten durch die Hamra. Einige mit grün-gelben Tarnfarben gestrichene Privatautos. Die Blechjalousien der Läden, Garagen und Toreinfahrten waren heruntergezogen, die Stühle vor den Cafés aufgestapelt und festgekettet. In einem erleuchteten Kinoeingang tollten Jugendliche mit Maschinenpistolen herum, die sofort zu lachen und zu schreien aufhörten und ihnen neugierig nachschauten. Eine Ratte überquerte die Straße, gerade und unbeirrt wie ein Spielzeugtier, das an einer Schnur entlangläuft. Sie begegneten einer Patrouille mit Kalaschnikows. Es waren 6 Mann, die Andeutungen von Uniformen am Leib hatten, auch Blue Jeans und dick gefütterte Parkas. Sie gingen langsam und verteilt auf den Gehsteigen und der Fahrbahn und sahen Hoffmann und Laschen kaum an. Aber Laschen fühlte sich von einem raschen Blick erkannt und für einen abartigen Touristen gehalten. Ein paar Mal erhellte flackernder Feuerschein den Himmel. Und eine Serie verschieden starker Detonationen folgte. Hoffmann schien etwas sagen zu wollen, schaute ihn aber nur von der Seite an. Sie waren in eine Seitenstraße eingebogen und die Treppe zum Eingang der Bar de Lilac hinabgestiegen, über den ein Kabel mit farbigen Glühbirnen gespannt war. Im Vorraum wurden sie von einer älteren blonden Frau wie alte Bekannte begrüßt. Nicht nur Hoffmann, der hier schon einmal gewesen war. Sie schaute vielmehr Laschen an, wie ihren geliebten großen Jungen, behielt seine Hand lange in der ihren und streichelte sie. Dann pries sie die mit rotem Samt bezogenen Nischen, meinte aber die Mädchen, die hinten in einer Reihe auf Stühlen saßen und Hoffmann zulächelten, der sie unverhohlen betrachtete. Sie hatten einen blassen, bläulichen Teint. Sie sagte auf Englisch, sie könnten sich wohl und sicher fühlen. Ihr sei noch nie ein Gast gestört worden. Sie habe ein paar Freunde, die Obacht geben. Certain very important friends. Zwei neue Gäste wurden hereingeführt. Männer, knapp unter 60 etwa. Einer von ihnen an Krücken, das linke Hosenbein hochgeklappt. Sie redeten Deutsch miteinander. Der Amputierte mit starkem Akzent gebrauchte häufig den Ausdruck meine Frau. Sie setzten sich an einen Tisch und bestellten eine Flasche Whisky. Die Mädchen ließen etwas Zeit vergehen, bevor sie sich um eine Einladung bemühten. Sie bekamen Champagner in Gläsern serviert, waren ganz erleichtert nach dem langen Warten. Das Mädchen neben dem Araber betastete die angelehnten Krücken, als seien es wirkliche Körperteile, und betrachtete neugierig das hochgeklappte leere Hosenbein, das sanft auflag auf dem Rand des Sitzes. Der andere Mann hatte einen Arm um schöne Schultern gelegt und rief Laschen und Hoffmann einen Gruß zu. Laschen beugte sich tief vom Hocker herab und sagte, »Ja, sicher, aus Hamburg.« Der Mann war aus Frankfurt. »Mein Name ist Rudnick. Na, vielleicht sieht man sich mal im Hotel. Dies ist mein Freund George. Mit seiner Frau zusammen, sie ist Deutsche, betreibt er ein deutsches Restaurant. Waren Sie schon da? Das Renania. Es liegt in Mina El Hosn, wo es ein bisschen laut ist im Moment.« Rudnick sagte noch etwas von deutscher Lufthansa. Laschen verstand aber nicht genau, weil eine alte, knisternde Rolling Stones-Platte lief. Er spürte, dass Hoffmann noch hierbleiben wollte. Sicherlich, um schließlich mit einem der Mädchen ins Bett zu gehen. Hoffmann wippte und ruckte herum auf seinem Hocker, vor Nervosität ganz eckig in seinen Bewegungen. Laschen kannte das. Wenn er betrunken war, zurücksank in die Polster einer Bar, konnte er eine Art Leutseligkeit ausstrahlen, einen gewalttätigen Frohsinn, der ansteckend wirkte. Die Unternehmungslust blitzte dann listig wie aus verborgenen Winkeln seines Gesichts hervor. Sie besprachen leise, die Köpfe dicht beieinander, was sie morgen unternehmen wollten. Erst einmal die schon einmal hergestellten Kontakte wiederherstellen und sich umsehen nach Veränderungen und Hervorstechendem. Noch in Hamburg hatte Laschen im Radio Ungefähres über Massaker gehört. In Debaye, einem nördlichen Vorort von Beirut, waren angeblich christliche Palästinenser von der Falange ermordet, Hütten in Quarantäne niedergebrannt und in der Nähe des Platzes der Märtyrer Muslims planmäßig und reihenweise erschossen worden. Er dachte an Greta, dann an Ariane Nassar, die er morgen dringend sehen wollte. Es war ein starker Wunsch mit einem Male und er wunderte sich, dass er zu Hause kaum an sie gedacht hatte. Das Fenster war über Nacht einen Spalt breit geöffnet gewesen, so dass er vom Lärmen der Vögel erwachte. Und eine Etage höher wummerte Wasser in eine Wanne. Es war schon fast 10 Uhr. Zu Hause war es jetzt 2 Stunden früher. Greta hatte sich, nachdem die Kinder abgeholt worden waren, noch einmal hingelegt und war wieder eingeschlafen. Der Himmel war blau. Erst weiter weg hingen dicke, aufgebauschte Wolken dicht über dem Horizont. Die Elbwiesen zerflossen da, immer blasser. Und wo nichts Genaues mehr war, sah man auch keine Zäune mehr. Die treibenden Eisschollen fingen an zu rotieren, wenn sie in die Strudel zwischen den Molen gerieten. Das ehemalige Bauernhaus, dessen Eichenfachwerk ausgemauert war mit blassroten, an der Luft getrockneten Ziegelsteinen, die im Licht der frühen oder späten Sonne diesig purpurn aufleuchteten, lag da, an den Boden geschmiegt oder wie hingekauert. Er hatte Greta auf dieses Leuchten, das ihm rätselhaft vorkam, wie eine nur ihm sichtbare Strahlung, aufmerksam gemacht. Ein paar Versuche von Greta, es zu fotografieren, waren enttäuschend verlaufen. Vielleicht hatte sie auch den Farbton nicht richtig gesehen und die Bilder wurden deshalb nichts. Die ganze nach Osten gerichtete Giebelwand war mit Wein bewachsen. Durch die oberen Fenster konnte er über den Fluss und den Zaun der Staatsgrenze hinweg in den anderen Staat schauen, wo sich, wenn sie klares Wetter hatten, das Diesseits wiederholte, also Ansammlungen geduckter Gehöfte, von Bäumen umstanden und überragt. Ein paar Mal hatte er mit Greta geschlafen, seitdem er ein paar Tage vor Weihnachten zurückgekommen war. Je beiläufiger sie es geschehen ließ, umso erbärmlicher, eigentlich erbarmungsunwürdiger, empfand er die eigene Erregung als krank und würdelos. Am liebsten hätte er sie angefleht um etwas Beteiligung, Anteilnahme an ihm, die sie ihm aber daraufhin erst recht hätte noch stärker entziehen müssen. Dass es ihn dennoch erregte, erregte ihn noch mehr. Auch, dass sie in Hamburg mit einem Mann zusammen gewesen war, mit dem sie gesprochen hatte, wie sie mit ihm niemals mehr sprach. Jene unaussprechliche Fremde, die dann an ihr haftete, machte sie ihm unerreichbar, unansprechbar, unberührbar, wenn er sie auch erreichte, ansprach, berührte. Die Gier war noch da und sogar noch stärker. Die Gewalt war noch da, mit der er sie niederzwingen, wenn er wollte, auch erwürgen könnte. Mit der er sie auch nur, wenn er wollte, bedrohen, erpressen könnte, wenn er eines davon wirklich nur noch gewollt und damit gekonnt hätte. All die Möglichkeiten, die lange und selbstverständlich in ihrem ehelichen Verhältnis, das nie ein eheliches hatte werden dürfen und auch nicht wirklich geworden war, geruht hatten, waren still nach und nach abhanden gekommen. Laschen war aufgestanden und hatte den Vorhang aufgezogen. Er wählte die Servicenummer und bestellte das Frühstück aufs Zimmer. Anschließend rief er die Botschaft an, um Ariane Nassar zu sprechen, die gar nicht erstaunt war, seine Stimme zu hören. Er sagte ihr, sie seien diesmal im Commodore. Sie sagte, »Deine feigen Kollegen sind alle verschwunden. Nach Hause. Oder sie sitzen in Kairo an den Swimmingpools. Nur einer ist außer dir noch da, aber der ist Österreicher und ein alter Mann, der sowieso seit fast 40 Jahren im Orient lebt.« »Würdest du mir helfen, einen neuen Überblick zu bekommen?« »Ich glaube, du bist nur wiedergekommen, um mich auszunutzen.« Sie verabredeten sich zum Mittagessen, wollten sich in der Hotelhalle treffen. Sie sagte, sie habe gerade nicht viel zu tun. »Das Botschaftspersonal besteht nur noch aus 5 Leuten, von denen noch 3 demnächst abreisen wollen. Aus Sicherheitsgründen.« Einer der Geldwechsler in der Rue Hamra hatte den Schalter geöffnet. Er verlangte den Kurs, den Laschen gestern im Flughafen angezeigt gesehen hatte. Er bekam 410 Lira für 200 Mark. Ein geringer Verlust. In der Rue Rebès nahm er ein Taxi. Den Fahrer musste er nicht überreden, ihn nach Ashrafieh, Masra und zurück in die Hamra zu fahren. Der Preis war ohnehin hoch. 100 Lira. Das Holiday Inn rauchte öd aus ein paar Fensteröffnungen und war von einem gleichmäßigen Muster der Einschusslöcher überzogen. Es sah porös aus, die Größe nur noch fadenscheinig. Weiter in Richtung des Zugs war alles geborsten, lag, hing in Fransen, Fetzen. Dazwischen der sich immer am schnellsten erholende Markt, auf dem kein Artikel zu fehlen schien. Die Farben leuchteten wie eh und je. Die Stimmen der Verkäufer gelten. Die krassen, toten Chemiefarben der Blusen, Hemden, Kittel, der ganze Haushalts- und Lampenplunder. Überall an Kreuzungen und Straßenecken Barrieren aus Sandsäcken, leere MG-Nester. Hängender, gestürzter Stahlbeton, zerrissene Gewölbe, Mörtelhaufen, Schuttberge, in der Hitze zu Klumpen geschmolzenes Plastik und Metall, gerüttelte und geschüttelte Baumasse zurück aufs Grundgeflecht, auf kahle, ausgehöhlte Konstruktionen. Auf freiragende Faser, von Feuer und Rauch gestrellte Fliesenwände, gestürzte Treppen. Die Banken hatten aber nie gewankt. Sie standen nur leicht und zufällig demoliert. In der Rue Ria del Sol, eine ganze Straße mitten in der Trümmerwelt. Es hieß, für ihren Erhalt sei gezahlt worden. Große Summen an beide Seiten. Das ganze Viertel war so durchsichtig geworden. Von einer grobkörnigen, schneeigen Leere, so niedergerieben. und es wunderte ihn sehr, dass hier und da immer noch ein Gebäude erhalten war. Hervorgehoben, ausgezeichnet. Eine höhnische Herausforderung, darin zu wohnen. Die Oberarme des Fahrers waren tätowiert. Laschen konnte die Motive nicht erkennen, obwohl die Ärmel in den Kurven hochrutschten. An einer Straßensperre der Phalangisten mussten sie anhalten. Jugendliche mit schwarzen Baretts auf den Köpfen beugten sich in den Wagen hinein und verlangten seinen Ausweis. Dem Fahrer, der so aufmerksam geradeaus schaute, als führe er, nickten sie nur zu. Gegen die Hauswand gelehnt stand ein Katajeb-Mann in schwarzen, polierten Schaftstiefeln und mit einem mit einer schwarzen Kapuze vermummten Gesicht. Im Mundloch steckte eine Zigarette. Der Rauch quoll aus den Augenlöchern und am Hals hervor. Auf der Brust trug er 3 Kruzifixe an grobgliedrigen Chromketten. Er stieß sich von der Wand ab und kam herangeschlendert, blieb aber hinter den Jugendlichen stehen. Sie fragten Laschen auf Französisch, ob er in der Hamra wohne, was er bejahte und warum er in der Hamra wohne. Er erklärte, kein gutes Hotel in Ashrafieh zu kennen. Er war ganz ruhig. Er betrachtete ruhig den Mann im Hintergrund, der keine Waffe in den Händen hatte. Es war in seinen Bewegungen etwas Untröstliches, Tragisches, wie bei einem weitwunden sich endlich ergebenden Tier. Seine Augen konnte Laschen nicht sehen, sah es hinter den Löchern nur wässrig blinken. Eine traurige, langsam gewordene Kreatur, um die herum alles schon tot war, alles zertreten. Die Jugendlichen gaben Laschen den Pass zurück und wechselten ein paar arabische Worte mit dem Fahrer. Da erschien der vermummte Kopf am Hinterfenster. Er sei doch Deutscher. Ob er je einen Führer der Christen kennengelernt habe? Laschen lächelte verwirrt. Ja, ich war zu Besuch im Haus Jemayel. Da drückte der Mann ihm die Hand und gab dem Fahrer ein Zeichen, weiterzufahren. Wo die Rue Hôtel-Dieu auf den Museumsplatz mündet, war eine Straßensperre, die von den MG-Schützen beobachtet wurde. In regelmäßigen Abständen standen alte, löchrige Teerfässer auf der Fahrbahn, in denen abends Feuer brannten. Laschen musste aussteigen, nachdem er den Pass hinausgereicht hatte. Der Fahrer auch, der fluchend den Kofferraum öffnete, in dem nichts war außer einem Reservekanister, einem Abschleppseil und einem Hammer. 2 Knaben mit wichtigtuerischen Gesichtern, die ihr Gespräch nicht unterbrachen, tasteten Laschen ab, auch die Beine. Dabei sah er die Mündungen ihrer Waffen, schwarze, etwas körnige Löcher, unter seinem Kinn hin und her schwanken. Es dauerte lange. Er spürte nur eine Ungeduld, die auf Entscheidung drängte. Was sollte passieren mit ihm? Sollte eine Kugel der Gegenseite ihn treffen? Oder sollte er einen Moment später unversehrt Ariane in der Hotelhalle entgegeneilen? Die Leibesvisitation war beendet. Und deshalb verstand er nicht, dass einer der Uniformierten sich mit seinem Pass Luft zufächelte. Man ließ den Fahrer wieder einsteigen, ihn aber warten. Bis einer von den Knaben sich erneut an ihn wandte, die Hand aufhielt und 25 Lira verlangte. Als Spende für den Krieg, als einen Munitionsbeitrag oder als Gebühr für den Grenzübertritt. Er verstand es nicht. Er fragte, warum. Da drehte der Soldat sich um und wollte weggehen, mit seinem Pass. Schon gut, rief Laschen ihm nach. Er zahlte und bekam augenblicklich den Pass zurück. Auf der anderen Seite des Platzes ein ähnliches Bild und eine ähnliche Prozedur. Die Muslims wollten wissen, was er hatte zahlen müssen. Er sagte es ihnen und sie schüttelten bedauernd, als wollten sie sich für das schlechte Benehmen von Verwandten entschuldigen, die Köpfe. Sie kontrollierten ebenfalls den Kofferraum. Diesmal fluchte der Fahrer nicht. Betrachteten verlegen seinen Pass und ließen sie dann weiterfahren. Sie fuhren durch das viel stärker zerstörte Masra. Stellenweise gab es in der Mitte nur eine schmale, geräumte Fahrrinne zwischen den Schutthügeln. An einer weiteren palästinensischen Straßensperre wurden sie vorbeigewinkt. Die Posten trugen nasse Tücher auf den Gesichtern. Dicker, schwarzer Rauch wälzte sich niedrig durch die Straße. Auch eine Todes- und Rachedrohung. Kinder warfen immer mehr alte Autoreifen in das Feuer. Sie hatten die Fenster rasch hochgekurbelt. Dennoch war der Innenraum schon erfüllt von dem beizenden Geruch. Der Fahrer rieb sich die Augen und gab mehr Gas. In Höhe der Badegrotten, wo landeinwärts neue Hochhäuser stehen, zum Teil noch Rohbauten und von Gerüsten umklammerte Liftschächte aus Stahlbeton, hielt der Fahrer an. Es war Brachland zwischen den Bauten, gelb-rote Erdaufschüttungen, stellenweise dünnes, trockenes Gras, über das ein paar Schafe getrieben wurden. Der Fahrer ging voran auf einem Trampelpfad, der schräg den Abhang entlang führte zum Strand und bedeutete ihm zu folgen. Laschen stieg zögernd aus und stützte sich mit den Armen auf die Motorhaube. Sein Angstgefühl, so eine hohle Ernüchterung, die in ihm aufstieg, wollte er nicht wahrhaben. Doch schüttelte er den Kopf. »I'll show something to you.« Da war es ihm peinlich, sich noch einmal auffordern zu lassen. Er ging dem Mann nach, den Pfad hinunter durch hohes, schilfartiges Gras, dann durch eine Wüste weit ausgebreitete und hin- und hergezerrte Müllhalde weiter, um vorspringende Felsstücke herum, bis sie unten auf Sand gingen. Der Mann ihm geduckt voran, als wolle er ihn warnen. Die Felsklippen stießen hier von oben herab bis in den Sand, in dicken, vorspringenden Wüsten. Oben über ihren Köpfen sah Laschen einen krustigen, mit Büschen bewachsenen Überhang. Der Müll war zwar noch nicht in voller Breite bis auf den Strand hinabgerutscht, aber doch lagen überall Papier, Stofffetzen, Konservenbüchsen, Flaschen und rostige Eisenteile herum. Sie kletterten über eine flache Klippe, die einige Meter weit ins Meer hineinragte, und gelangten in eine grottenartige Vertiefung, die aber zum Meer hin in voller Höhe offen war. Im Sand lagen schwarze Knochen, Schädel, Schenkel, Kiefer, Beckenknochen. Der Sand war ebenfalls schwarz, wie mit altem Öl getränkt. In einem Winkel ein Stapel durchweichter Zeitungen und Kartons, wie sie offenbar zum Anmachen des Feuers benutzt worden waren. Laschen glaubte nichts zu fühlen. Nur das Rauschen der Brandung schien in seinem Inneren sich fortzusetzen, zu verstärken und taube Nerven zu treffen. Keine sprachlose Empörung. Das Arrangement aus Menschenknochen. Er dachte, das Wort Arrangement sah ruhig aus. Einfach ein Bild im Sand. Ein Verständigungszeichen. Knochen, die Knochen waren, zugleich Symbole. Und wieder nur Knochen. Kleine, nieselnde Böen wehten darüber hin. Keine Gefahr. Der Taxifahrer, er hatte etwas wiedergefunden, triumphierte nicht übermäßig, wollte aber Laschens Staunen erleben. Niemand war zu sehen. Auf dem Meer nichts. Die Sonne schön umdunstet. Ein wenig frisch war es hier unten, ohne Mantel. Would like to see more? Laschen schüttelte den Kopf. I show you, I know many places. Little money. Laschen sagte nein. Es hörte sich stumpf an, verschluckt. Von der Seite sah er in der Hosentasche des Mannes ein Geldbündel. Could even happen to you? Sagte der Mann lächelnd. Nicht verschlagen, sondern höflich, ein wenig stolz. They would kill you for 10 pounds. For less than 10 pounds. For 1 pound they would kill you. They would kill you even without any reason. Vor dem Hotel zahlte Laschen den vereinbarten Preis. Der Fahrer nahm das Geld rasch in die andere Hand und streckte die freie noch einmal aus. Er schien fassungslos zu sein. Laschen fragte ihn unfreundlich, was er noch wolle. Wollte zuerst nicht verstehen, bis der Mann beharrlich wiederholte, »The bones, the bones!« Er gab ihm, ohne ihn noch einmal anzusehen, das restliche Kleingeld aus der Jackentasche. Es mussten ungefähr 8 oder 10 Pfund sein. Ariane stand auf, als sie ihn die Halle betreten sah. Er umarmte sie und spürte, wie trocken seine Lippen waren. Seine Hände wollte er noch waschen, bevor sie gingen. Seine Hände hatten Geld angefasst, die Polster im Taxi, den Pass, den auch Kämpfer beider Seiten angefasst hatten. Er war schnell wieder zurück, hinterließ beim Portier auch noch rasch eine Notiz für Hoffmann, er möge sich bitte für heute Abend bereithalten. Sie fuhren in ihrem Auto in Richtung des Manara-Leuchtturms. Er erzählte ihr sein Erlebnis mit dem Taxifahrer. Sie schüttelte den Kopf und sagte, sie habe davon gehört. Die Banden wissen nicht, wohin mit den Gefangenen. Die zumeist einfach in den Straßen aufgegriffene, zusammengetriebene und abtransportierte Passanten sind. Also werden sie, wenn sie im Moment als austauschbare Geiseln nicht zu gebrauchen sind, erschossen und verbrannt. Viele Leichen werden auch einfach ins Meer geworfen. Sie sei schon ganz gleichgültig geworden, meide bestimmte Orte, Wege. Höre auch kaum auf die neuen Meldungen, neuen Zahlen, Zahlen der Toten. Jeder hat schon einen Friedhof im Gedächtnis. Den meidet er. Da liegt von jedem irgendein Bekannter, Verwandter. Man weiß Bescheid, wenn jemand verschwunden ist. Und der kommt nicht wieder. Nein, der kommt nicht wieder. Manchmal kommt es mir komisch vor, dieses gewöhnliche Weiterleben von uns anderen. Und ich muss lachen, gleichgültig, wo ich gerade bin. Eigentlich müsste doch das Leben der anderen auch von so viel Tod angesteckt sein. Stattdessen bekommt es irgendwie neuen Auftrieb. Man wird nicht einmal mehr krank. Es passiert einem nichts. Nie habe ich weniger ans Sterben gedacht als jetzt. Die Gefahr ist nur lächerlich. Man selber kann gar nicht sterben. Wenn auch die anderen jeden Tag, vor allem jede Nacht eines Besseren belehrt werden. Eigentlich müsste ich dich jetzt fragen, was die Deutschen so machen. Aber ich will es gar nicht wissen. Du brauchst auch nicht zu sagen, wie es dir ergangen ist. Du bist ja hier. Seit mindestens einer Woche habe ich keine deutsche Zeitung mehr gelesen, obwohl noch dreimal die Woche Zeitungen kommen. Ich vergesse auch immer mehr die Bundesrepublik Deutschland. Kannst du mir erklären, warum? Wenn ich nicht an der Botschaft arbeitete und nicht täglich Deutsch spreche, wäre es schon aus, glaube ich. Abends bleibt das Deutsche in dem Gebäude zurück. Und ich frage mich oft, ob es mich verlassen hat, das Deutsche, weil ich es vielleicht verraten habe. Es verschwindet nämlich. Ich bin wirklich froh, dass du wieder hier bist. Lass uns viel sprechen. Was ist nicht so wichtig? Ich glaube, ich könnte nicht mehr zurück. Nein. Bestimmt nicht. Den Nachmittag verbrachte er in seinem Zimmer. Während er schrieb, die Informationen aus dem Fernschreiber, der Zeitung und aus dem Gespräch mit Ariane in die Kladde übertrug, dachte er an Greta und die Kinder. Mühevoll kamen die Vorstellungen zustande. Und er musste nachrechnen. So unglaubhaft kam es ihm vor, dass er sie erst vorgestern verlassen hatte. Sie hatte eine lange Strickjacke angehabt, darunter eine rote Bluse, die oben aufgeknöpft war, sodass er, wenn sie sich bückte, ihre Brüste sah. Greta konnte nicht wissen, dass ihn, wenn er weit weg war, Anfälle von Treue geradezu schüttelten. Nein, Treue war nicht ganz richtig. Es waren Anfälle von Hilflosigkeit ohne sie. Richtig. Und deshalb auch von Sehnsucht, wenn die Entfernung von ihr ihn sich selbst ganz unverständlich machte. Mehr noch als sowieso immer seit Jahren. Verheerender. Er rettete sich dann, versuchte es wenigstens mit dem Gesicht irgendeiner Frau, von der er nichts wusste. Mit ihrem Haar, die Haut, das Lächeln, meist in irgendeiner Bar, auch wenn Hoffmann dabei war. Da waren ein paar Frauen, die man wenigstens sehen konnte. Die wenigstens nicht woanders waren. Er sah sich schwer, mit einem Ausdruck erstarrter Offenheit, in dunklen, plüschbezogenen Räumen sitzen. Er nahm Greta in die Arme und drückte sie so lange fest an sich, bis die Kraft in den Armen erschöpft war.